Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Robert Harris, Imperium. Gelesen von Christian Berkel. Mein Name ist Tiro. Ich war 36 Jahre lang Privatsekretär des römischen Staatsmannes Cicero. Eine anfangs aufregende, dann überraschende und schließlich äußerst gefährliche Aufgabe. Ich glaube, dass Cicero während dieser Jahre mehr Zeit mit mir verbrachte als mit jedem anderen Menschen, seine Familie eingeschlossen. Ich war Zeuge privater Zusammenkünfte und Überbringer geheimer Botschaften. Um dem Strom seiner Worte Herr zu werden, musste ich eine allgemein als Kurzschrift bekannte Technik ersinnen, mit der noch immer die Beratungen des Senats protokolliert werden und für deren Erfindung mir kürzlich eine bescheidene Pension bewilligt wurde. Dieser Summe, einigen Erbschaften und mir wohlgesonnenen Freunden verdanke ich meinen auskömmlichen Ruhestand. Ich brauche nicht viel. Die Alten leben von Luft und ich bin sehr alt. Fast 100, heißt es. In den Jahrzehnten nach seinem Tod bin ich immer wieder gefragt worden, wie Cicero wirklich war. Aber ich habe stets geschwiegen. Doch da mein Leben nun fast vorüber ist und ich nichts mehr zu befürchten habe, habe ich mich entschlossen, Antwort zu geben. In seinen letzten Worten bat Cicero mich, die Wahrheit über ihn zu erzählen, und darum will ich mich bemühen. Sollte er dabei nicht immer als Muster an Tugend erscheinen, sei es drum. Die Macht beschert einem Mann allerlei Annehmlichkeiten. Zwei saubere Hände gehören allerdings nur selten dazu. Mit Macht meine ich die offizielle, die politische Macht, was wir in der lateinischen Sprache als Imperium bezeichnen. Die Macht über Leben und Tod, wie sie vom Staat auf ein Individuum übertragen wird. Hunderte von Männern haben nach dieser Macht gestrebt, aber Cicero war einzigartig in der Geschichte der Römischen Republik, weil ihm beim Griff nach der Macht nichts als sein eigenes Talent zur Verfügung stand. Er entstammte nicht wie Metellus oder Hortensius, einer der bedeutenden, seit Generationen in der Politik tätigen Adelsfamilien, von deren Reputation er am Wahltag profitieren konnte. Hinter ihm stand nicht wie bei Pompeius oder Caesar eine mächtige Armee. Er verfügte nicht wie Crassus über ein gewaltiges Vermögen. Er hatte nur eins: seine Stimme. Und mit der schieren Kraft seines Willens machte er aus dieser die berühmteste Stimme der Welt. Ich war 24 Jahre alt, als ich in Ciceros persönlichen Dienst eintrat, ein auf seinem Familiensitz nahe Arpinum geborener Haussklave. Er war ein junger Rechtsanwalt, der an nervösen Erschöpfungszuständen litt, und zu jener Zeit war Ciceros Stimme noch nicht das furchteinflößende Organ, zu dem es später wurde. Sie war schroff und er neigte zum Stottern. Ich glaube, sein Problem war, dass die in seinem Kopf brodelnde Menge an Worten sich bei nervlicher Anspannung in seinem Hals staute, als ob sich zwei Schafe gleichzeitig durch ein Gatter gequetscht hätten. Wie auch immer, der Inhalt seiner Reden war oft zu hochtrabend, als dass sein Publikum ihn verstanden hätte. Der Gelehrte oder der Grieche wurde er genannt, was keineswegs als Kompliment gemeint war. Mehrstündige Verteidigungsreden, zu jeder Jahreszeit oft unter freiem Himmel, beanspruchten seine Stimmbänder derart, dass er nicht selten tagelang heiser und ohne Stimme war. Zudem litt er unter Schlaflosigkeit und einer schwachen Verdauung. Kurzum, wollte er politische Karriere machen, so benötigte er professionelle Hilfe. Also beschloss Cicero, Rom zu verlassen. Erstens, um seine Kräfte aufzufrischen, und zweitens, um die führenden Lehrmeister der Rhetorik zu konsultieren, von denen die meisten in Griechenland und Kleinasien lebten. Als Verantwortlicher für die kleine Bibliothek seines Vaters verfügte ich über eine passable Kenntnis des Griechischen und deshalb bat Cicero seinen Vater, ganz so, als wolle er sich ein Buch nehmen, ob er mich ausleihen könne. Am Ende sollte ich, wie so manches nützliche Buch auch, nie zurückgegeben werden. Am Tag, als wir in See stechen wollten, fanden wir uns im Hafen von Brundisium ein. Das war im 675. Jahr nach der Gründung Roms, in der Zeit des Konsulats von Servilius Vatia und Claudius Pulcher. Der junge Mann, der an jenem Frühlingsmorgen am Kai stand, war schmächtig, hatte einen Rundrücken und einen langen Hals, in dem ein Adamsapfel so groß wie eine Babyfaust auf- und abhüpfte. Seine Haut war blass, seine Wangen eingefallen. Kurz, Cicero war das Abbild eines kränklichen Mannes. Zuerst fuhren wir nach Athen, wo er sich das Vergnügen gönnen wollte, an der Akademie Philosophie zu studieren. Als ich ihm zum ersten Mal die Tasche in den Vorlesungssaal getragen hatte und mich wieder entfernen wollte, rief er mich zurück und fragte, wohin ich denn vorhätte zu gehen. »In den Schatten, zu den anderen Sklaven«, antwortete ich. »Es sei denn, du benötigst noch meine Dienste.« »Und ob ich die benötige«, sagte er, »ich will, dass du hier bleibst und dir ein wenig Philosophie aneignest. Dann habe ich jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann.« Also blieb ich, und mir wurde die Ehre zuteil, persönlich Antiochos aus Askalon zu hören. Wir blieben 6 Monate bei ihm und zogen dann weiter. Die tonangebende Schule der Rhetorik zu jener Zeit war die sogenannte asianische Methode. Eine kunstvolle Art des Vortrags, voller pompöser Wendungen und klingender Versformen, auf- und abschreitend zelebriert, begleitet von ausladender Gestik. Ihr führender Vertreter in Rom war Quintus Hortensius Hortalus, der allgemein als der herausragende Redner seiner Zeit betrachtet wurde und dessen fantasievolle Beinarbeit ihm den Spitznamen »der Tanzmeister« eingebracht hatte. Um Hortensius' Methode zu ergründen, legte Cicero besonderen Wert darauf, all seine Lehrmeister aufzusuchen. Menippos aus Tratonikeia, Dionysios aus Magnesia, Aeschylus aus Knidos, Xenokles aus Adramytion. Mit jedem von ihnen verbrachte Cicero Wochen. Er studierte ihre Techniken so lange, bis er glaubte, sie begriffen zu haben. »Tiro«, sagte er eines Abends, während er in seinem gedünsteten Gemüse herumstocherte, »ich habe genug von diesen Gockeln. Kümmere dich um ein Boot, das uns nach Rhodos bringt. Wir schreiben uns in der Schule von Apollonius Mollon ein.« Mollon war ein Rechtsgelehrter, der aus Alabanda stammte und in den Gerichtssälen Roms brilliert hatte. Ihm war sogar die beispiellose Ehre zuteil geworden, im Senat eine Rede in griechischer Sprache halten zu dürfen. Danach hatte er sich nach Rhodos zurückgezogen und seine Rhetorikschule gegründet. Seine Theorie der Redekunst, die das genaue Gegenteil der asianischen darstellte, war einfach. Lauf nicht zu viel herum, halt den Kopf gerade, komm schnell zum Punkt, bring deine Zuhörer zum Lachen, bring sie zum Weinen, und wenn du ihre Sympathie gewonnen hast, dann setz dich wieder hin. Das war weit mehr nach Ciceros Geschmack. Molons erste Handlung an jenem Abend war, dass er Cicero eine Schüssel hartgekochter Eier mit Sardellensoße auftischte. Als Cicero fertig gegessen hatte, was nicht ohne Klagen abging, servierte er ihm noch ein großes Stück Fleisch und einen Becher Ziegenmilch. »Du brauchst Fleisch auf den Rippen, junger Mann«, sagte er und klopfte sich auf seinen breiten Brustkorb. »Aus einer schwächlichen Flöte ist noch nie ein voller Ton gekommen.« Cicero schaute ihn wütend an, aß seinen Teller aber leer. In jener Nacht schlief er zum ersten Mal seit Monaten durch. Bei Tagesanbruch begannen die Leibesübungen. Auf dem Forum zu sprechen, sagte Mollon, ist wie ein Wettlauf. Es verlangt Durchhaltevermögen und Kraft. Er täuschte einen Schlag auf Ciceros Brustkorb an, worauf dieser ein lautes Uff ausstieß und fast gestürzt wäre. Mollon ließ ihn mit gespreizten Beinen und durchgedrückten Knien Aufstellung nehmen und mit den Fingerspitzen 20-mal den Boden vor jedem Fuß berühren. Dann musste er sich mit dem Rücken auf den Boden legen und ohne die gestreckten Beine vom Boden zu heben, den Oberkörper aufrichten und wieder senken. Danach befahl er ihm, sich auf den Bauch zu drehen und den Körper ausschließlich mit der Kraft seiner Arme auf- und abzuhieven. Das war das Programm des ersten Tages. An den folgenden Tagen kamen weitere Übungen hinzu und die Dauer wurde ausgedehnt. Cicero hatte einen guten Schlaf und auch die Mahlzeiten verursachten keine Beschwerden mehr. Zur eigentlichen Vortragsschulung verließ Mollon mit seinem Schüler den schattigen Innenhof, ließ ihn in der Mittagshitze ohne Pause einen steilen Hügel hinaufgehen und dabei Übungspassagen rezitieren. Ciceros stampfende Schritte verscheuchten die Eidechsen und die Zikaden waren sein einziges Publikum, während er seine Lungen kräftigte und lernte, aus einem einzigen Atemzug das Maximum an Worten herauszuholen. »Halte die Tonhöhe im mittleren Bereich«, wies ihn Mollon an, »da sitzt die Kraft.« Nachmittags gingen Lehrer und Schüler hinunter an den Kiesstrand. Mollon postierte sich 80 Schritte von Cicero entfernt, die maximale Reichweite der menschlichen Stimme und ließ ihn gegen das Donnern und Brausen der Brandung anreden. »Und was ist mit dem Inhalt?«, fragte Cicero irgendwann. »Soll nicht in erster Linie die Kraft meiner Argumente zum Zuhören zwingen?« Molon zuckte mit den Schultern. »Inhalt geht mich nichts an. Bei der Redekunst zählen nur drei Dinge. Der Vortrag und nochmal der Vortrag. Und mein Stottern?« »Auch dein Stottern interessiert mich nicht«, erwiderte Molon. »Stottern ist interessant. Es vermittelt den Eindruck von Ehrlichkeit, das ist von Nutzen. Das Publikum identifiziert sich mit solchen Unzulänglichkeiten. Das Ödeste ist Perfektion.« Und so hatte ich die Ehre, von Anfang an miterleben zu dürfen, wie der eine Meister der Redekunst dem anderen seine Kunstgriffe beibrachte. Möglichst nicht den Kopf neigen, das macht einen unmännlichen Eindruck. Nicht mit den Fingern schlenkern. Wenn du für eine Geste deine Finger brauchst, dann versuch, den gekrümmten Mittelfinger auf die Daumenspitze zu legen und die drei restlichen Finger gerade auszustrecken. Genau, so ist es gut. Natürlich muss der Blick immer den Bewegungen der Geste folgen, außer bei einer zurückweisenden Bemerkung. Cicero war nicht Molons einziger Schüler in jenem Frühling und Sommer. Nach und nach stießen Ciceros jüngerer Bruder Quintus, sein Vetter Lucius und zwei seiner Freunde zu uns. Servius, ein penibler Rechtsanwalt, der Richter werden wollte, und Atticus, der elegante, charmante Titus Pomponius Atticus, den die Redekunst nicht interessierte, da er keine politische Karriere anstrebte, sondern sich einfach gern in Ciceros Gesellschaft aufhielt. Alle staunten über die Veränderungen, die Ciceros Gesundheit und Auftreten erfahren hatten, und an ihrem letzten gemeinsamen Abend, es war inzwischen Herbst geworden, kamen sie zusammen, um mit eigenen Ohren zu hören, wie sich Molons Bemühungen auf Ciceros Redekunst ausgewirkt hatten. Ich stand diskret im Schatten, außer Sichtweite, und erinnere mich bedauerlicherweise nur noch an die glitzernden Sterne am Himmel und an die Cicero zugewandten, im Feuerschein geröteten Gesichter der hingerissenen jungen Männer. Und an die Worte Molons, nachdem sich sein Protégé wieder gesetzt hatte. »Ich gratuliere dir, Cicero. Du hast mich in Staunen versetzt. Was ich bedauere, ist das Schicksal Griechenlands. Der uns einzig verbliebene Ruhm war der überlegene Rang unserer Rhetorik, und diesen hast du uns jetzt auch noch genommen. Geh zurück«, sagte er und deutete mit jenen drei ausgestreckten Fingern in Richtung des fernen, dunklen Meeres. »Geh zurück, mein junger Freund, und erobere Rom.« Leicht gesagt. Aber wie erobert man Rom, wenn einem als einzige Waffe nur seine Stimme zur Verfügung steht? Der erste Schritt ist naheliegend. Man muss Senator werden. Um in den Senat zu gelangen, musste man mindestens 31 Jahre alt und Millionär sein. Genauer gesagt, wenn alljährlich im Juli 20 neue Senatoren gewählt wurden, hatte man nur für die Kandidatur den Behörden Vermögen im Wert von 1 Million Sesterze nachzuweisen. Aber woher sollte Cicero 1 Million nehmen? Sein Vater jedenfalls hatte nicht so viel Geld. Das Anwesen der Familie war mit hohen Hypotheken belastet. Ihm blieben deshalb nur die drei üblichen Optionen: sich die Million zu verdienen, was zu lange dauern würde, sie zu stehlen, was zu riskant war, oder sie sich zu erheiraten, was Cicero kurz nach seiner Rückkehr tat. Terentia war 17, flachbrüstig und ihren Kopf zierten kurze schwarze Locken. Ihre Halbschwester war eine Vesterpriesterin, Beleg für die hohe gesellschaftliche Stellung ihrer Familie. Wichtiger war, dass ihr zwei Straßenzüge mit Mietwohnungen in den Proletariervierteln von Rom, einige Waldgebiete und ein Landgut gehörten. Gesamtwert 1,25 Millionen Sesterze. Und so wurde Cicero in den Senat gewählt. Tatsächlich erzielte er, der inzwischen als zweitbester Anwalt Roms nach Hortensius betrachtet wurde, das beste Ergebnis. Doch bevor er seinen Sitz im Senat einnehmen konnte, musste er das obligatorische Jahr Regierungsdienst außerhalb Roms ableisten, was in seinem Fall die Provinz Sizilien war. Sein offizieller Titel war der eines Quästors, der die unterste Stufe in der Ämterlaufbahn darstellte. Frauen war es verboten, ihre Ehemänner auf diesen Dienstreisen zu begleiten, so dass Terentia, sicher zur großen Erleichterung Ciceros, zu Hause blieb. Ich allerdings ging mit ihm. Ein Grund für meine Unverzichtbarkeit war, dass ich eine Technik entwickelt hatte, die es mir erlaubte, seine Worte so schnell niederzuschreiben, wie er sie aussprach. Ich fand zum Beispiel heraus, dass Cicero bestimmte Wendungen immer wieder benutzte. Diese reduzierte ich auf einen Strich oder ein paar Pünktchen und erbrachte so den Beweis für etwas, das die meisten ohnehin schon wissen, dass Politiker im Wesentlichen immer das Gleiche sagen. Doch zurück zu Sizilien. Wie so oft in der Politik war die Tätigkeit nicht nur im Rückblick nach über 70 Jahren, sondern auch schon damals langweilig. Der Erinnerung wert und von Bedeutung war jedoch die Rückreise nach Rom. Um sicherzugehen, dass er genau in den Senatsferien die Bucht von Neapel erreichte, wenn sich die versammelte Politprominenz in den Mineralbädern Puteolis vergnügte, verschob Cicero unsere Abreise extra um einen Monat. Er wies mich an, ein Boot mit 12 Ruderern anzumieten, das prächtigste, das ich auftreiben könnte, damit er stilvoll, zum ersten Mal würde er die Toga mit dem purpurfarbenen Saum des Senators der Römischen Republik tragen, in den Hafen einlaufen konnte. Cicero war davon überzeugt gewesen, in Sizilien derart erfolgreich Rom vertreten zu haben, dass er zu Hause unausweichlich im Mittelpunkt allen Interesses stehen würde. Ich muss gestehen, dass ich ihn darauf hinzuweisen versuchte, dass nicht jeder Sizilien für den Mittelpunkt der Welt hielt. Er nahm jedoch keine Notiz davon. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er am Bug stand und angestrengt zur Anlegestelle von Puteoli blickte. Was hatte er erwartet? Eine Abordnung der Konsuln, die ihm einen Lorbeerkranz überreichte? Sicher, an Land war eine Menschenmenge zu sehen, aber die war nicht wegen ihm gekommen. Hortensius, der schon die Konsulschaft ins Auge gefasst hatte, veranstaltete auf mehreren farbenprächtig geschmückten Schiffen ein Bankett. Die Menschen an der Anlegestelle waren seine Gäste, die darauf warteten, übergesetzt zu werden. Cicero ging an Land, unbeachtet. »Senator«, rief dann doch noch einer, »was gibt's Neues in Rom?« Cicero schaffte es, sein Lächeln zu bewahren. »Ich komme nicht aus Rom, guter Mann. Ich bin auf dem Rückweg aus meiner Provinz.« Ein rothaariger, eindeutig schon betrunkener Mann sagte, »Hört, hört, guter Mann. Er ist auf dem Rückweg aus seiner Provinz.« Ciceros Lächeln war heldenhaft. »Nun ja, aus Sizilien.« In diesem Moment erschien Hortensius und geleitete die restlichen Gäste zu ihren Fähren. Er hatte zumindest die Höflichkeit, Cicero mit einem Nicken zu begrüßen, war aber eindeutig nicht gewillt, ihn zu seinem Fest zu bitten. Wir blieben allein zurück. Ein unbedeutender Vorfall, könnte man meinen, doch Cicero selbst pflegte später zu sagen, dass dies der Augenblick war, in dem sein Ehrgeiz so hart wie Stein wurde. Er war gedemütigt worden, gedemütigt von seiner eigenen Eitelkeit und hatte auf brutale Art erkennen müssen, wie gering seine Stellung in der Welt war. Und damit beginnt die eigentliche Geschichte des Marcus Tullius Cicero. Der Tag, der sich als Wendepunkt erweisen sollte, begann wie jeder andere damit, dass Cicero eine Stunde vor Tagesanbruch aufstand. Ich lauschte den Schritten auf den Holzbohlen über mir, während er die Übungen absolvierte, die er vor 6 Jahren in Rhodos gelernt hatte. Es war der 1. November, ein kalter Tag. Cicero wohnte auf dem Esquilin in einem bescheidenen zweistöckigen Haus, das zwischen einem Tempel und einem Wohnblock erbaut worden war. Das Haus gehörte seinem Vater, aber da der alte Herr nur noch selten in die Stadt kam, hatte es Cicero ganz für sich, zusammen mit Terentia, seiner 5-jährigen Tochter Tullia, und seinen Sklaven, mir, den Schreibern Susiteus und Lauria, dem Hausverwalter Eros, Terentias Privatsekretär Philotimus, 2 Hausmädchen, einem Kindermädchen, einem Koch, einem Diener und einem Türwächter. Terentia beklagte sich ständig über die beengten Verhältnisse, aber Cicero wollte nicht umziehen, weil er ganz in seiner Mann-des-Volkes-Rolle aufging und das Haus perfekt zu seinem Ruf passte. Wie an jedem Tag, so streifte ich mir auch an jenem Morgen eine Kordel über mein linkes Handgelenk, an der ein kleines, von mir selbst entworfenes Notizbuch hing. Es bestand nicht aus den üblichen 1 oder 2, sondern aus 4 Wachstafeln, die sehr dünn und auf beiden Seiten beschreibbar waren und über Scharniere verfügten, so dass ich das Notizbuch auf- und zuklappen konnte. So konnte ich während eines Diktats weitaus mehr Text aufnehmen als ein durchschnittlicher Sekretär. Draußen in der Kälte wartete schon die übliche Menge an Unglücksraben und Verzweifelten. Die meisten waren mir bekannt. Fremde fragte ich nach dem Namen. Die üblichen Versager schickte ich wieder weg. Die unumstößliche Anweisung lautete, wenn er wählen darf, lass ihn rein. Folglich füllte sich das Tablinum schnell mit nervösen Klienten, von denen jeder seinen Teil an des Senators Zeit beanspruchte. Ich blieb an der Tür stehen, bis ich glaubte, dass alle Wartenden hereingekommen waren, als plötzlich ein Mann in Trauerkleidung auftauchte. »Tiro«, sagte er, »den Göttern sei Dank.« Er sank erschöpft gegen den Türrahmen und schaute mich aus blassen, leblosen Augen an. Ich schätze, er muss damals so um die 50 gewesen sein. Im ersten Augenblick wusste ich nicht, wer er war, aber da es zu den Aufgaben eines politischen Sekretärs gehört, Gesichtern Namen zuordnen zu können, fügten sich vor meinem geistigen Auge nach und nach die Teile eines Bildes zusammen. Ein Haus mit Blick aufs Meer, ein kunstvoll angelegter Garten, eine Sammlung Bronzestatuen, eine Stadt in Sizilien, richtig, Terme. »Stenius aus Terme«, sagte ich und streckte die Hand aus, »herzlich willkommen.« Es stand mir nicht zu, sein Äußeres zu kommentieren oder ihn danach zu fragen, was er hunderte von Meilen entfernt von zu Hause zu tun habe und das unter so offensichtlich üblen Umständen. Ich ließ ihn im Tablinum warten und ging in Ciceros Arbeitszimmer. Der Senator, der an jenem Morgen bei Gericht einen des Vatermordes angeklagten Jugendlichen zu verteidigen hatte und außerdem im Senat erwartet wurde, knetete zur Kräftigung seiner Finger einen Lederball, während ihm sein Diener die Toga anlegte. Er hörte Sositeus zu, der ihm einen Brief vorlas und diktierte gleichzeitig Lauria, dem ich die Grundzüge meiner Kurzschrift beigebracht hatte. »Stenius?« Er unterbrach das Diktat. »Das ist doch dieser Sizilier, oder? Der Reiche mit den Bronzestatuen. Schätze, wir hören uns mal an, was er will.« »Sizilier dürfen nicht wählen«, bemerkte ich. »Pro bono«, sagte er mit unbewegtem Gesicht. »Außerdem hat er Bronzestatuen. Lass ihn als Ersten rein.« Also holte ich Stenius, dem Ciceros Standardbegrüßung zuteil wurde. Ein Lächeln, das schon zu seinem Markenzeichen geworden war, der männlich kräftige Händedruck mit beiden Händen, der lange ernste Blick in die Augen. Dann bat er ihn, Platz zu nehmen, und fragte, was ihn nach Rom führe. Nach und nach wurden meine Erinnerungen an Stenius wieder wach. Zweimal, als Cicero zur Anhörung von Streitsachen nach Terme gereist war, hatten wir in seinem Haus übernachtet. Er war einer der führenden Bürger der Provinz gewesen, doch von der Vitalität und dem Selbstvertrauen von damals war nichts mehr zu spüren. Er brauche Hilfe, sagte er. Er stünde vor dem Ruin. Sein Leben sei in ernster Gefahr, man habe ihn ausgeraubt. »Tatsächlich?«, fragte Cicero. Während er mit halbem Ohr zuhörte, schaute er auf eine Urkunde, die vor ihm auf dem Pult lag. Elendsgeschichten wie diese waren nichts Besonderes. »Du hast mein Mitgefühl. Ausgeraubt von wem?« »Vom Statthalter in Sizilien, Gaius Verres.« Der Senator schaute augenblicklich auf. Danach war Stenius nicht mehr zu bremsen. Während es nur so aus ihm heraussprudelte, bedeutete mir Cicero mitzuschreiben. Als Stenius seinen Redefluss kurz unterbrechen musste, um Luft zu holen, bat Cicero ihn behutsam, doch ein bisschen zurückzugehen, etwa 3 Monate bis zu dem Tag, an dem er den ersten Brief von Verres erhalten habe. »Wie hast du reagiert?« »Ich war natürlich etwas beunruhigt. Er hat schließlich einen gewissen Ruf. Verres heißt ja Eber, und die Leute nennen ihn den Eber mit der blutigen Schnauze. Ich konnte mich kaum widersetzen. Hast du den Brief noch?« »Ja.« »Und in dem Brief hat Verres deine Kunstsammlung explizit erwähnt?« »Ja, sicher. Er hat geschrieben, dass er sie sich gern anschauen würde.« »Und wann ist er dann gekommen und hat sich bei dir eingenistet?« »Schon bald, höchstens 1 Woche später.« »War er alleine?« »Nein, er war in Begleitung seiner Lektoren. Die musste ich auch unterbringen. Leibwächter sind ja immer grobe Burschen, aber so üble Schläger wie die hatte ich noch nie gesehen.« »Ihr Anführer Sextius ist der offizielle Scharfrichter für ganz Sizilien. Er presst seinen Opfern Bestechungsgelder ab. Wenn sie nicht wollen, dass er pfuscht, sie also vor der Exekution übel zurichtet, müssen sie ihn bestechen.« Stenius schluckte und atmete schwer. Wir warteten. »Lass dir ruhig Zeit«, sagte Cicero. Ich hatte gedacht, dass er nach der Reise vielleicht erst ein Bad nehmen wollte, aber keine Rede davon, er wollte auf der Stelle die Sammlung sehen. »Ich kann mich an einige außergewöhnliche Stücke erinnern. Die Sammlung war mein Leben, Senator. 30 Jahre herumreisen und feilschen. Korinthische und delische Bronzestatuen, Gemälde, Silberzeug. Jedes einzelne Stück habe ich selbst ausgesucht. Verres hat mir geschmeichelt. Er hat gesagt, dass die Sammlung ein größeres Publikum verdient hätte. Sie wäre so gut, dass man sie öffentlich ausstellen sollte. Ich habe mir nichts dabei gedacht, bis ich plötzlich, als wir zusammen auf der Terrasse beim Abendessen saßen, aus dem Innenhof Geräusche gehört habe. Mein Verwalter hat mir ins Ohr geflüstert, dass ein Ochsengespann gekommen sei und Verres Lektoren dabei wären, alles aufzuladen. Stenius verstummte. Es war nicht schwer, sich die Schmach für diesen so stolzen Mann vorzustellen. »Und du hast keinen Einspruch erhoben?« fragte Cicero. »Bei wem denn? Beim Statthalter?« Stenius lachte. »Nein, Senator. Ich war am Leben, oder? Wenn es dabei geblieben wäre, hätte ich den Schmerz über den Verlust heruntergeschluckt und du hättest nie von mir gehört. Erinnerst du dich an die Statuen auf dem Stadtplatz? Und ob ich mich erinnere, 3 exquisite Bronzestatuen. Willst du etwa behaupten, dass er die auch gestohlen hat?« Ich habe ihm gesagt, dass sie der Stadt gehörten, schon seit Jahrhunderten. Er hat gesagt, dass er gern die Erlaubnis hätte, sie mit in seinen Amtssitz nach Syrakus zu nehmen, natürlich ebenfalls als Leihgabe, und er hat mich gebeten, seinen Wunsch dem Stadtrat vorzutragen. Da habe ich gewusst, was für einen Menschen ich vor mir hatte. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm diesen Gefallen bei aller Hochachtung nicht tun könne. Er ist dann noch am selben Abend abgereist und ein paar Tage später habe ich eine Vorladung für den 5. Oktober bekommen, weil ich der Fälschung beschuldigt worden sei. Von wem kam die Anzeige? Von einem meiner Feinde. Agathinus. Er ist ein Klient von Verres. Mein erster Gedanke war, das anzufechten. Was meine Ehre angeht, habe ich nichts zu befürchten. Nie in meinem Leben habe ich ein Dokument gefälscht. Aber dann habe ich gehört, dass Verres selbst der Richter sein würde und dass er die Strafe schon festgesetzt hätte. Ich sollte vor den Augen der ganzen Stadt ausgepeitscht werden. Und dann bist du geflohen. Noch in derselben Nacht mit einem Boot an der Küste entlang nach Messana. Cicero stützte sein Kinn auf die Hand, schaute Stenius nachdenklich an und taxierte die Glaubwürdigkeit des Zeugen. »Du sagst, dass die Verhandlungen am 5. des letzten Monats war?« »Hast du in Erfahrung bringen können, was an dem Tag passiert ist?« »Deshalb bin ich hier. Ich bin in Abwesenheit zu öffentlicher Auspeitschung und 5000 Sesterze Strafe verurteilt worden. Aber das ist nicht das Schlimmste. Bei der Verhandlung hat Verres behauptet, dass es neues Beweismaterial gegen mich gäbe, diesmal wegen Spionage für die Rebellen in Spanien. Er hat für den 1. Dezember eine neue Verhandlung in Syrakus angesetzt.« »Aber Spionage ist ein Kapitalverbrechen.« »Du musst mir glauben, Senator, er will mich ans Kreuz schlagen lassen. Ich wäre ja nicht der Erste. Ich brauche Hilfe, ich flehe dich an.« Ich hatte den Eindruck, er würde jeden Augenblick auf die Knie fallen und die Füße des Senators küssen. Die gleiche Ahnung hatte wohl auch Cicero, denn er stand hastig auf und fing an, im Zimmer auf und ab zu gehen. »Ich denke, Stenius, dein Fall hat 2 verschiedene Aspekte. Bei dem ersten, dem Diebstahl deines Eigentums, kann man ehrlich gesagt wohl nichts machen. Was glaubst du denn, warum Männer wie Verres den Statthalterposten anstreben? Weil sie wissen, dass sie sich im Rahmen gewisser Grenzen alles unter den Nagel reißen können, was sie wollen. Der 2. Aspekt, Missachtung des Rechtsweges, sieht da schon vielversprechender aus. Ich kenne in Sizilien mehrere Männer mit exzellenten juristischen Fähigkeiten. Richtig, einer lebt sogar in Syrakus. Ich werde ihm noch heute schreiben und ihn dringend bitten, mir zuliebe deinen Fall zu übernehmen. Sollte Verres das Verfahren tatsächlich durchziehen, soll dein Anwalt nach Rom kommen und die Verurteilung anfechten. Er nickte mir zu. Ich trat vor und legte eine Hand auf Stenius' Arm, um ihn nach draußen zu geleiten. Der Sizilier schüttelte mich ab. »Aber ich brauche dich«, sagte er hartnäckig. »Warum?« »Weil ich nur in Rom eine Aussicht auf Gerechtigkeit habe, nicht in Sizilien. Da kontrolliert Verres die Gerichte, und alle Leute sagen, dass du, Marcus Tullius Cicero, der zweitbeste Anwalt Roms bist.« »Ach ja, tun das die Leute?« Ciceros Stimme nahm einen sarkastischen Tonfall an. »Wenn dem so ist, warum gibst du dich dann mit dem Zweitbesten zufrieden? Warum nimmst du nicht gleich Hortensius?« »Das wollte ich ja«, sagte Stenius arglos, »aber er hat abgelehnt. Er vertritt Verres.« Ich begleitete den Sizilier nach draußen und ging wieder in Ciceros Arbeitszimmer. »Erinnerst du dich an den Besoffenen am Pier von Puteoli, Tiro? den mit den roten Haaren, als wir gerade aus Sizilien eingelaufen waren. Hört, hört, guter Mann. Er ist auf dem Rückweg aus seiner Provinz. Ich nickte. Das war Verres. Der Bursche bringt noch die gute alte Korruption in Verruf. Mich überrascht, dass Hortensius sich mit ihm einlässt. Das überrascht dich? Mich nicht. Der Tanzmeister und der Eber. Eine Zeit lang brütete er vor sich hin. Ein Mann in meiner Lage müsste verrückt sein, wenn er sich in ein Scharmützel mit dem Duo Hortensius Verres einließe. Und das auch noch wegen eines Siziliers, der nicht mal Bürger Roms ist. Wie wahr? Wie wahr, wiederholte er und schwieg. Kurz darauf traten wir hinaus in die zum Leben erwachende Stadt. Cicero ging voraus, ich an seiner Seite, die Wachstafel einsatzbereit. Hinter uns Susiteus und Lauria mit den Körben, die die Beweismittel für Ciceros Auftritt bei Gericht enthielten. Und um uns herum ein bunt zusammengewürfelter Haufen von etwa 2 Dutzend Bittstellern und Anhängern, darunter Stenius, die die Aufmerksamkeit des Senators zu erregen versuchten, aber auch schon damit zufrieden waren, sich nur in seiner Nähe aufhalten zu dürfen. Von den Höhen des schattigen, vornehmen Esquilin tauchten wir in den lärmenden, dunstigen Gestank von Subura ein. Die Mietshäuser waren so hoch, dass kein Sonnenstrahl den Boden erreichte, und die schiebenden Menschenmengen rissen immer wieder Lücken in die Schar unserer Begleiter. Cicero war ein bekannter Mann in diesem Viertel. Er war ein Held für die Ladenbesitzer und Händler, deren Interessen er vertreten hatte und die ihn schon seit Jahren durch ihre Straßen gehen sahen. Nicht einmal verlangsamte er seinen schnellen Schritt, und doch registrierten seine wachsamen blauen Augen jeden geneigten Kopf, jede grüßende Hand, und nie musste ich ihm einen Namen ins Ohr flüstern. Er kannte seine Wähler weit besser als ich. Der Zufall wollte es, dass an jenem Tag unser kleines Gefolge genau zu jenem Zeitpunkt auf dem Forum einzog, als auch Hortensius, der damals Prätor war, mit seinem Tross dem Senat zustrebte. Wir wurden von seinen Liktoren zurückgehalten, damit der große Mann passieren konnte, und bis heute glaube ich nicht, dass Hortensius Cicero mit Vorsatz ignorierte, denn er war ein Mann mit kultivierten Umgangsformen. Ich glaube, er hat uns einfach nicht gesehen. Die Folge war jedoch, dass dem sogenannten zweitbesten Advokaten Roms der freundliche Gruß auf den Lippen erstarb und er dem sich entfernenden Rücken des sogenannten besten Advokaten mit derart tiefer Verachtung hinterherschaute, dass ich mich wunderte, warum Hortensius nicht den Arm hob und sich zwischen seinen Schulterblättern kratzte. Unser Fall an diesem Morgen wurde vor dem obersten Strafgericht verhandelt, das vor der Basilika Aemilia zusammentrat. Der 15-jährige Gaius Popilius Laenas war angeklagt, seinen Vater getötet zu haben, indem er ihm einen Schreibgriffel aus Metall ins Auge gerammt hatte. Das Podium wurde schon von einer großen Menschenmenge umringt. Ciceros Schlussrede für die Verteidigung stand auf der Tagesordnung. Das war Attraktion genug. Sollte Cicero es nicht schaffen, die Geschworenen zu überzeugen, würde Popilius als Vatermörder verurteilt. Man würde ihn nackt ausziehen, blutig peitschen und dann zusammen mit einem Hund, einem Hahn und einer Schlange in einen Sack einnähen und in den Tiber werfen. Ein Hauch Gier nach Blut hing in der Luft. Als die Zuschauer zur Seite traten, um uns durchzulassen, warf ich einen Blick auf den jungen Popilius. Er saß neben seinem Onkel auf der Bank, die für die Verteidigung reserviert war, schaute finster und verächtlich in die Menge und spuckte jeden an, der ihm zu nahe kam. »Wir müssen ihn unbedingt frei bekommen«, sagte Cicero zu mir, »schon damit den armen Tieren die Tortur erspart wird, mit ihm in einen Sack gesteckt zu werden.« Er bestand immer darauf, dass es nicht Sache des Anwalts sei, sich den Kopf über Schuld oder Unschuld eines Mandanten zu zerbrechen. Das sei Sache des Gerichts. Seine Pflicht sei es lediglich, sein Bestes zu tun. Als Gegenleistung sähen sich die Popilii Laeni, die sich mit 4 Konsuln in ihrem Stammbaum brüsten konnten, in der Pflicht, ihn zu unterstützen, wann immer er ein öffentliches Amt anstrebte. Susiteus und Lauria stellten die Körbe mit den Beweismitteln ab, und ich bückte mich gerade, um den ersten aufzuschnüren, als Cicero sagte, »Spar dir die Mühe.« Er tippte sich mit dem Zeigefinger an die Schläfe. »Die Rede ist hier gespeichert.« Er beugte sich zu seinem Mandanten vor und begrüßte ihn höflich. »Guten Morgen, Popilius. Das haben wir gleich erledigt, glaube mir.« Dann wandte er sich wieder zu mir und sagte leise, »Ich habe eine wichtigere Aufgabe für dich. Gib mir deine Wachstafel. Ich will, dass du zum Senat gehst, den Protokollführer auftreibst und vorfühlst, ob er das hier noch auf die Tagesordnung für heute Nachmittag setzen kann. Er schrieb schnell. Sag unserem Freund aus Sizilien noch nichts davon. Das ist nicht ganz ungefährlich. Wir müssen behutsam vorgehen. Ein Schritt nach dem anderen. Erst als ich das Gericht verlassen und das Forum auf dem Weg zum Senat schon halb durchquert hatte, wagte ich einen Blick auf die Wachstafel zu werfen. Dass nach Auffassung dieses Hauses in den Provinzen die Strafverfolgung von Personen, die eines Kapitalverbrechen beschuldigt werden, in deren Abwesenheit verboten werden sollte. Ich spürte ein Ziehen in meinem Brustkorb, weil ich sofort erkannte, was das bedeutete. Schlau, behutsam und verdeckt traf Cicero Vorbereitungen, seinem großen Rivalen den Kampf anzusagen. Ich überbrachte eine Kriegserklärung. Im November führte Gellius Publicola den Vorsitz im Senat. Er war ein ungehobelter, köstlich tumber Militärführer der alten Schule. Man behauptete, oder wenigstens behauptete es Cicero, dass sich Gellius, als er 20 Jahre zuvor mit seiner Armee in Athen gewesen war, als Schlichter im Streit der philosophischen Schulen angeboten hatte. Er würde eine Konferenz einberufen, auf der sie ein für alle Mal den Sinn des Lebens klären könnten. Dann bräuchten sie ihre Lebenszeit nicht mit weiteren sinnlosen Debatten vergeuden. Ich kannte Gellius' Sekretär ziemlich gut, und da sich die Agenda für den Nachmittag ungewöhnlich dürftig ausnahm, außer einem Bericht über die militärische Lage war nichts vorgesehen, setzte er Ciceros Antrag auf die Tagesordnung. »Aber du solltest deinen Herrn vorwarnen«, sagte er. »Dem Konsul ist Ciceros kleine Bosheit über den Philosophenstreit zu Ohren gekommen. Er war nicht sehr begeistert.« Als ich wieder im Gericht eintraf, war Ciceros Verteidigungsrede schon in vollem Gange. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er den Prozess mit einem schlauen Schachzug gewann. Er versprach, dass Popillius im Falle eines Freispruchs den Rest seines Lebens dem Militärdienst widmen würde. Ein Gelübde, das sowohl den Ankläger wie auch die Geschworenen und erst recht seinen Mandanten völlig überraschte. Aber der Kunstgriff funktionierte. Im Augenblick der Urteilsverkündung verschwendete Cicero keine einzige Sekunde mehr an Popillius, sondern verabschiedete sich umgehend Richtung Senat, der sich im westlichen Teil des Forums befand, im Schlepptau die gleiche Ehrengarde aus Bewunderern wie am Morgen. Ihre Zahl hatte sich sogar vergrößert, da das Gerücht umging, der große Advokat wolle heute noch eine zweite Rede halten. Cicero behauptete immer, dass die eigentlichen Geschäfte der Republik nicht im Senatssaal, sondern davor, am Senaculum genannten Sammelplatz der Senatoren, betrieben würden, wo diese zu warten hatten, bis die Kammer beschlussfähig war. Während Cicero sich unter die Senatoren mischte, gesellte ich mich zusammen mit Stenius zu der gaffenden Menge auf der anderen Seite des Forums. Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht alle Politiker es zu Rang und Namen bringen. Von den 600 Männern, die damals den Senat bildeten, konnten in jedem Jahr nur 8 zum Prätor gewählt werden und nur 2 konnten das höchste Imperium, das Konsulat, erreichen. Mit anderen Worten, über die Hälfte derjenigen, die jetzt im Senaculum herumstanden, waren dazu verurteilt, nie in ein öffentliches Amt gewählt zu werden. Sie waren das, was die Aristokraten naserümpfend Pedarii nannten, Männer, die mit den Füßen abstimmten, die bei jeder Stimmabgabe pflichtbewusst entweder zur einen oder zur anderen Seite des Raumes gingen. Und doch waren diese Bürger in gewisser Weise das Rückgrat der Republik, Bankiers, Geschäftsleute und Landbesitzer aus ganz Italien, wohlhabend, besonnen und patriotisch, misstrauisch gegenüber der Arroganz und dem Pomp der Aristokraten. Wie Cicero waren sie oft homines novi, neue Männer, die ersten in ihren Familien, die in den Senat gewählt worden waren. Das waren Ciceros Leute. Hortensius hatte inzwischen gemerkt, dass etwas in der Luft lag, aber er wusste nicht was. Die Tagesordnung war an der üblichen Stelle neben dem Eingang zum Senat ausgehängt worden. Ich sah, wie Hortensius stehen blieb, las und sich dann verwirrt abwandte. Umgeben von seinem Gefolge saß Gellius Publicola am Saaleingang auf seinem mit Elfenbeinschnitzereien verzierten Stuhl und wartete darauf, dass die Auguren nach Begutachtung der Eingeweide alles für ordnungsgemäß befanden, damit er die Senatoren auffordern konnte, einzutreten. Hortensius ging auf ihn zu und breitete fragend die Arme aus. Gellius zuckte mit den Achseln und deutete gereizt auf Cicero. Hortensius drehte sich um und entdeckte seinen Rivalen inmitten einer Traube verschwörerisch tuschelnder Senatoren. Er runzelte die Stirn und gesellte sich zu seinen aristokratischen Freunden. den drei Metellus-Brüdern Quintus, Lucius und Marcus, sowie den beiden älteren Ex-Konsuln Quintus Catulus, dessen Schwester mit Hortensius verheiratet war, und Publius Servilius Vatia Isauricus, der das Konsulat zweimal innegehabt hatte. Hortensius musste ihnen von dem Antrag erzählt haben, denn langsam drehten sich alle fünf um und schauten zu Cicero. Unmittelbar danach ertönte das Trompetensignal, das den Beginn der Sitzung ankündigte, und die Senatoren begaben sich in den Saal. Nach den alten, damals noch befolgten Traditionen blieben die Türen während einer Senatssitzung geöffnet, damit das Volk die Debatten mithören konnte. Die Menschenmenge, darunter auch Stenius und ich, drängte über das Forum bis zur Schwelle zum Senat, wo ihr ein einfaches Seil Einhalt gebot. Inzwischen hatte Gellius damit begonnen, die Kriegsberichte der Armeeführer vorzutragen. Die Nachrichten von allen drei Fronten waren gut. In Süditalien schlug der unermesslich reiche Marcus Crassus, der einmal getönt hatte, kein Mann könne sich reich nennen, wenn er nicht aus eigener Tasche eine Legion von 5000 Mann unterhalten könne, mit äußerster Härte Spartacus-Sklavenaufstand nieder. In Spanien räumte Pompeius Magnus nach 6 Jahren andauernden Kämpfen mit den letzten Rebellenarmeen auf, und in Kleinasien landete Lucius Lucullus einen ruhmreichen Sieg nach dem anderen über König Mithridates. Cicero hatte mir die Hintergründe erklärt, und ich gab mein Wissen in überlegenem Flüsterton an Stenius weiter. Crassus hasst Pompeius und ist fest entschlossen, Spartacus zu schlagen, bevor Pompeius mit seinen Legionen aus Spanien zurückkehrt und den ganzen Ruhm für sich einheimst. Pompeius hasst Crassus und will Spartacus selbst vernichten, weil er Crassus den Ruhm nicht gönnt. Crassus und Pompeius hassen beide Lucullus, weil der das attraktivste Kommando hat. Und wen hasst Lucullus? Pompeius und Crassus natürlich, weil die beiden gegen ihn intrigieren. Ich freute mich wie ein kleines Kind, das soeben fehlerlos seine Lektion aufgesagt hatte. Damals war alles nur ein Spiel, und ich hatte keine Ahnung, dass wir jemals in die Sache hineingezogen werden könnten. Ohne besonderen Grund, denn es war keine Abstimmung erforderlich, schlief die Debatte plötzlich ein. Gellius, der damals bereits hoch in den 60ern gewesen sein muss, hielt sich das Tagesordnungsprotokoll dicht vors Gesicht, las mit zusammengekniffenen Augen und ließ dann den Blick durch die Kammer schweifen, auf der Suche nach Cicero, der als junger Senator seinen Platz auf den hinteren Bänken nahe der Tür hatte. Cicero stand schließlich auf, Gellius setzte sich, das Gemurmel erstarb, und ich zückte meinen Griffel. Es herrschte Stille. Cicero stand stumm an seinem Platz, eine Methode, um die Spannung zu erhöhen. Als er so lange gewartet hatte, dass man glauben konnte, irgendetwas sei nicht in Ordnung, begann er zu sprechen. Leise und stockend, so dass die Anwesenden gezwungen waren, aufmerksam zuzuhören. Und obwohl sie die Worte kaum verstehen konnten, schlug der Rhythmus der Sprache sie in ihren Bann. Ehrenwerte Mitglieder des Senats, verglichen mit den soeben gehörten aufwühlenden Nachrichten über unsere Soldaten im Feld mag euch das, was ich zu sagen habe, läppisch erscheinen. Seine Stimme wurde jetzt lauter. Wenn es aber so weit kommen sollte, dass dieses Hohe Haus kein Ohr mehr hat für die Anliegen eines unschuldigen Mannes, dann bluten unsere Soldaten vergeblich. Von den neben ihm sitzenden Senatoren war zustimmendes Gemurmel zu hören. So ein unschuldiger Mann suchte mich heute Morgen auf. Er ist von einer Person aus unserer Mitte auf so schimpfliche, so ungeheuerliche Weise behandelt worden, dass beim Anhören seiner Geschichte selbst den Göttern die Tränen gekommen wären. Ich spreche von dem ehrenwerten Stenius aus Thermae, bis vor kurzem wohnhaft in unserer kläglich verwalteten und aufs schändlichste ausgebeuteten Provinz Sizilien. Hortensius, der betont lässig in der vordersten Reihe neben dem Konsul saß, zuckte beim Wort Sizilien leicht zusammen. Ohne Cicero aus den Augen zu lassen, drehte er sich halb um und flüsterte Quintus, dem ältesten der Metellus-Brüder, etwas zu. Dieser wandte sich daraufhin Marcus zu, dem jüngsten der drei Brüder, und machte ihm ein Zeichen. Marcus ging in die Hocke, empfing seine Anweisungen und eilte, nachdem er sich knapp vor dem präsidierenden Konsul verneigt hatte, durch den Gang in meine Richtung. Einen Moment lang glaubte ich, dass es mir an den Kragen ginge. Die Metellus-Brüder waren unangenehme, großmäulige Burschen. aber er schaute mich nicht einmal an, sondern hob das Seil hoch, schlüpfte darunter hindurch und verschwand in der Menge. Inzwischen war Cicero richtig in Fahrt gekommen. Mit dem sparsamsten Einsatz von Stimme und Gestik konnte er seine Reden mit den Charakteren bevölkern, die er ansprechen wollte. Verres großmäuliger Arroganz stellte er Stenius gelassene Würde gegenüber, dem langen Leiden der Sizilier die Schandtaten des amtlichen Scharfrichters Sextius. Stenius konnte kaum glauben, was er da sah und hörte. Währenddessen schaute Hortensius immer wieder zur Tür, und als Cicero dem Fazit seiner Rede entgegensteuerte, »Stenius erbittet unseren Schutz nicht vor irgendeinem Dieb, sondern vor genau dem Mann, der Dieben das Handwerk legen sollte«, sprang er schließlich auf. Gemäß den Regeln des Senats hatte ein amtierender Prätor immer Vorrang vor einem einfachen Mitglied aus den Reihen der Pedarii, so dass Cicero keine andere Wahl hatte, als sich zu fügen und seine Rede zu unterbrechen. »Senatoren«, rief Hortensius mit donnernder Stimme, »wir haben uns das jetzt lange genug angehört. Das ist wohl eines der schamlosesten Beispiele an Opportunismus, das dieses Hohe Haus je erlebt hat. Erst wird uns ein nebulöser Antrag präsentiert und dann stellt sich heraus, dass es sich dabei um einen einzigen Mann handelt. Uns liegt kein einziges schriftliches Zeugnis vor. Wir haben keinerlei Möglichkeit, über den Wahrheitsgehalt des Gehörten zu entscheiden. Ohne sich verteidigen zu können, wird Gaius Verres, ein verdientes Mitglied dieses Hauses, diffamiert. Ich beantrage, die Sitzung umgehend zu schließen.« Unter lautem Getrampel der aristokratischen Senatsmitglieder setzte sich Hortensius. Cicero stand auf. Sein Gesicht war vollkommen regungslos. »Anscheinend hat der Senator den Antrag nicht gelesen«, sagte er und spielte den Verblüfften. »Wo in meinem Antrag wird der Name Gaius Verres erwähnt? Senatoren, ich ersuche dieses Haus nicht, über Gaius Verres abzustimmen. Es wäre unfair, in seiner Abwesenheit über ihn zu richten. Gaius Verres ist nicht hier, um sich zu verteidigen. Da wir somit dieses Prinzip für gültig befunden haben, möchte ich Hortensius bitten, dieses Prinzip auch auf meinen Mandanten anzuwenden und sich einverstanden zu erklären, dass auch gegen ihn in seiner Abwesenheit nicht verhandelt werden sollte. Oder wollen wir ein Gesetz für Aristokraten und eines für den Rest von uns?« Das heizte die Stimmung mächtig an und ließ die Pedarii um Cicero und die Menge vor der Tür in Jubelgeschrei ausbrechen. Ich spürte Bewegung in meinem Rücken, schaute mich um und sah, wie sich Marcus Metellus grob einen Weg durch die Menge bahnte und durch den Mittelgang auf Hortensius zueilte. Cicero beobachtete ihn. Erst schien er verwirrt zu sein, dann jedoch erkannte er, was vor sich ging. Schnell hob er die Hand und es trat Ruhe ein. »Nun gut, da Hortensius meinen Antrag für zu nebulös hält, möchte ich ihn präzisieren, damit jeder Zweifel ausgeräumt ist. Ich schlage folgende Ergänzung vor. Da Stenius in seiner Abwesenheit angeklagt worden ist, wird festgestellt, dass in seiner Abwesenheit kein Prozess gegen ihn stattfinden darf und dass, sollte der Prozess schon stattgefunden haben, dieser für unwirksam erklärt wird. Und ich schlage vor, lasst uns sofort darüber abstimmen. Lasst uns gemäß den ehrwürdigsten Traditionen des römischen Senats einen unschuldigen Mann vor der fürchterlichen Strafe der Kreuzigung bewahren.« Unter Beifalls-Viburufen setzte sich Cicero und Gellius erhob sich. »Der Antrag ist hiermit gestellt«, erklärte der Konsul. »Möchte jemand das Wort?« Hortensius, die Metellus-Brüder sowie einige andere ihrer Parteigänger steckten vor der ersten Bank die Köpfe zusammen, und kurz hatte es den Anschein, als sollte das Haus unverzüglich zur Abstimmung schreiten. Doch als die Aristokraten wieder ihre Plätze einnahmen, blieb einer von ihnen, der Zaundürre Catullus, stehen. »Ich werde sprechen«, sagte er, »und als erstes sage ich, dass dieser junge Mann dort«, er deutete auf Cicero, »nichts, aber auch gar nichts über die ehrwürdigsten Traditionen des römischen Senats weiß. Denn wenn er etwas darüber wüsste, dann würde er auch wissen, dass kein Senator einen anderen Senator angreift, es sei denn von Angesicht zu Angesicht. Das offenbart lediglich schlechte Manieren. Ich schaue ihn mir an, wie er da auf seinem Platz sitzt, gerissen, beflissen, und wisst ihr, Senatoren, was mir dabei einfällt? Mir fällt ein altes, weises Sprichwort ein. Eine Unze Abstammung ist so viel wert wie ein Pfund Verdienste.« Jetzt waren es die Aristokraten, die es vor Lachen schüttelte. Sergius Catilina, zu dem ich später noch einiges mehr zu sagen habe, deutete auf Cicero und fuhr sich mit dem Finger über die Kehle. Cicero lief rot an, bewahrte aber Haltung. Er brachte sogar ein dürres Lächeln zustande. Catulus wandte sich wieder den Senatoren zu. Als ich zum ersten Mal dieses Haus betrat, zu Zeiten des Konsulats von Claudius Pulcher und Marcus Paperna, Ciceros und meine Blicke trafen sich. Er schaute hinauf zu den Fenstern und deutete dann mit dem Kopf Richtung Tür. Ich verstand sofort. Als ich mich durch die Zuschauermenge aufs Forum drängelte, wurde mir klar, dass Metellus genau den gleichen Auftrag gehabt hatte. In jenen Tagen, als die Zeitmessung noch nicht so präzise war wie heute, begann die letzte Sitzungsstunde, wenn im Westen die Sonne hinter der mänischen Säule verschwand. Ich schätzte, dass es ungefähr in diesem Moment soweit war. Und tatsächlich begegnete ich dem für die Sonnenbeobachtung zuständigen Mann, der schon auf dem Weg war, um dem Konsul Bescheid zu geben. Es verstieß gegen das Gesetz, dass der Senat nach Sonnenuntergang tagte. Hortensius' Plan war klar. Sie wollten den Rest der Sitzung mit Reden füllen und so verhindern, dass über Ciceros Antrag abgestimmt werden konnte. Nachdem ich mich selbst vom Stand der Sonne überzeugt hatte, wieder über das Forum zurückgelaufen war und mich durch die Menschenmenge bis zur Schwelle zum Senatssaal durchgekämpft hatte, kam ich gerade noch rechtzeitig, um zu hören, wie Gellius das Wort ergriff. Die letzte Stunde. Cicero sprang sofort auf, um einen Tagesordnungspunkt anzumelden, doch Gellius lehnte ab, so dass Catulus seine Rede fortsetzen konnte. Er redete und redete und erging sich, praktisch beginnend mit der Zeit der Säugung des Knaben Romulus durch die Wölfin, in einer endlosen Darlegung der Geschichte der Verwaltung der Provinzen. Catulus' Vater, der auch Konsul gewesen war, hatte sich auf berühmt gewordene Weise das Leben genommen. Er hatte sich in einem luftdicht versiegelten Raum eingeschlossen, hatte ein Holzkohlenfeuer angezündet und war am Rauch erstickt. Cicero pflegte zu sagen, dass er das wohl getan habe, um nie wieder eine Rede seines Sohnes ertragen zu müssen. Als Catulus schließlich zu einer Art Ende fand, übergab er das Wort umgehend an Quintus Metellus, so dass sich der gleich aufspringende Cicero wiederum dem Senioritätsprinzip beugen musste. Metellus war Prätor, und solange er das Wort nicht abgab, was er natürlich nicht tat, hatte Cicero kein Rederecht. Eine Zeit lang blieb er störrisch stehen, trotz lauter werdender Protestrufe. Schließlich jedoch zupften die Männer, die links und rechts von ihm saßen, an seiner Toga, so dass er letztendlich kapitulierte und sich widersetzte. Einer dieser Senatoren war Servius, ein befreundeter Rechtsanwalt, dem Ciceros Wohlergehen am Herzen lag und der erkannte, dass er im Begriff war, sich lächerlich zu machen. Nachdem Metellus eine Ewigkeit schwadroniert hatte, übergab er das Wort an Hortensius. Ein Mann, der sich stundenlang über jedes beliebige Thema auslassen konnte. Jedem war klar, dass die Debatte beendet war, und kurz darauf löste Gellius die Versammlung auf. Gefolgt von vier Liktoren, die seinen kurulischen Stuhl trugen, humpelte der alte Mann durch den Mittelgang seinem Abendessen entgegen. Als er durch die Tür verschwunden war, strömten auch die Senatoren aus dem Saal. Stenius und ich warteten auf Cicero. Der Sizilier löcherte mich mit Fragen, was hier eigentlich gespielt werde, doch ich hielt es für klüger, den Mund zu halten. Zu meiner Überraschung kam Cicero entspannt, plaudernd mit Hortensius und einem älteren, mir unbekannten Senator aus dem Saal spaziert. Sie blieben auf den Stufen des Senatsgebäudes stehen, unterhielten sich noch eine Weile und trennten sich dann. »Weißt du, wer das war?« fragte Cicero, als er zu uns herübergekommen war. »Er schien bester Stimmung zu sein. Das war Verres Vater.« Er hat mir versprochen, seinem Sohn zu schreiben und ihn dringend zu bitten, die Anklage fallen zu lassen, wenn wir uns einverstanden erklären, die Angelegenheit im Senat nicht weiter zur Sprache zu bringen. Der arme Stenius war so erleichtert, dass ich glaubte, er würde gleich in Tränen ausbrechen vor Dankbarkeit. Er fiel auf die Knie und küsste Ciceros Hände. Cicero verzog das Gesicht und sagte, er solle aufstehen. »Mein lieber Stenius, spar dir den Dank auf, bis ich wirklich etwas erreicht habe.« Er hat nur versprochen, ihm zu schreiben. Das ist noch keine Garantie. »Aber du nimmst sein Angebot doch an, oder?« fragte Stenius. Cicero zuckte mit den Achseln. »Habe ich eine Wahl? Selbst wenn ich den Antrag noch einmal einbringe, werden sie ihn mit ihrem Rederecht wieder scheitern lassen.« Ich konnte nicht widerstehen zu fragen, warum Hortensius dann überhaupt so einen Handel anbot. Cicero nickte bedächtig. »Tja, Das ist eine gute Frage. Er sog die feuchtkühle Luft ein. Es scheint so, dass sogar ein Hortensius nicht mit einem derart schamlosen Kriminellen in Verbindung gebracht werden will. Also versucht er, die Angelegenheit geräuschlos beizulegen. Ich frage mich, wie viel er von Verres kassiert hat. Muss eine gewaltige Summe sein. Cicero wandte sich um und schaute sinnend zum Senatsgebäude. Die stecken da alle mit drin. Die Metellus-Brüder sind Aristokraten bis ins Mark. Die würden keinen Finger für jemanden außerhalb ihres Standes rühren, es sei denn für Geld. Was Catulus angeht, der tut für Gold alles. Tja, Tiro. Ich schätze, dass die, mit denen wir es heute Nachmittag zu tun hatten, etwa 500.000 Sesterze schwer waren, und zwar an Bestechungsgeldern. Um sich Schutz solchen Kalibers einzukaufen, Stenius, verzeiht mir, reichen ein paar delische Bronzestatuen nicht aus. Aber was führt Verres da unten in Sizilien im Schilde? Plötzlich zog er seinen Siegelring vom Finger. Lauf mit dem Ring rüber zum Staatsarchiv, Tiro. Zeig ihn einem der Sekretäre da und sag, du willst in meinem Namen Einsicht in alle offiziellen Abrechnungen zwischen Gaius Verres und dem Senat. Ich muss ziemlich entsetzt ausgesehen haben. Aber im Staatsarchiv haben Catullus Leute das Sagen. Er erfährt sicher davon. Daran kann ich auch nichts ändern. Aber wonach soll ich überhaupt suchen? Nach allem, was irgendwie auffällig ist. Los, lauf, solange es noch hell ist. Er legte den Arm um Stenius' Schultern. Und du, Stenius, du kommst doch heute Abend zum Essen zu uns, oder? Meine Frau wird sich bestimmt freuen. Das bezweifelte ich, aber natürlich stand es mir nicht zu, das auch zu sagen. Mangels ebenbürtiger Gebäude dominierte das wuchtige Staatsarchiv, das damals erst seit 6 Jahren existierte, das Forum noch deutlicher als heute. Ich stieg die breite Treppe zur ersten Galerie hinauf und war, als ich schließlich einen Schreiber fand, schon völlig außer Atem. Ich zeigte ihm das Siegel und forderte im Namen von Senator Cicero Einsicht in Verres Abrechnungen. Zunächst behauptete er, nie von einem Senator Cicero gehört zu haben. Ich deutete zum Kerker, dem Staatsgefängnis, und sagte mit fester Stimme, wenn er nicht wegen Behinderung von Amtsgeschäften einen Monat in Ketten verbringen wolle, solle er mir umgehend die Unterlagen herbeischaffen. Eins der Dinge, die ich von Cicero gelernt hatte, war, keine Nerven zu zeigen. Der Schreiber schaute mich finster an und sagte dann, ich solle ihm folgen. Das Staatsarchiv war Catullus Reich, ein Tempel für ihn und seine Familie. Die meisten Schreiber im Archiv waren seine Sklaven oder von ihm Freigelassene. Auf ihren Tuniken war sein Emblem, ein kleiner Hund, eingenäht. Eigentlich sollte ich jetzt erzählen, was für ein Mann Catullus war. Die Schuld am Selbstmord seines Vaters gab er dem Prätor Gratidianus, einem entfernten Verwandten Ciceros und Anhänger der Volkspartei. Nach dem Sieg der Aristokraten im Bürgerkrieg zwischen Marius und Sulla nutzte er die Gelegenheit zur Rache. Sein junger Schützling Sergius Catilina prügelte auf sein Geheiß Gratidianus durch die Straßen Roms bis zu Catullus Familiengruft. Dort wurden ihm die Arme und Beine gebrochen, die Nase und die Ohren abgeschnitten, die Zunge herausgerissen und die Augen ausgestochen. Derart grässlich verstümmelt wurde ihm dann noch der Kopf abgehackt, den Catilina triumphierend durch die Stadt trug und dem auf dem Forum auf ihn wartenden Catullus übergab. Während sie nach Verres Dokumenten suchten, ließen mich Catullus' Sklaven in einem Vorraum warten. Schließlich kehrten sie zurück und stellten mir einen einzigen Korb mit etwa einem Dutzend Papyrusrollen hin. An der Beschriftung der Rollen erkannte ich, dass die Abrechnungen alle aus Verres Zeit als Stadtprätor stammten, mit einer Ausnahme. Ein mickriges Stück Papyrus, das man kaum aufrollen musste, um dessen spärlichen Inhalt zu lesen. Es ging um seine Arbeit als Quästor zur Zeit des Krieges zwischen Sulla und Marius vor 12 Jahren und umfasste nur 3 Sätze. Ich erhielt 2.235.417 Sesterze. Ich verausgabte für Löhne, Getreide, Zahlungen an Legate, Proquestoren, die Prätorianerkohorte 1.635.417 Sesterze. In Ariminum verblieben 600.000 Sesterze. Angesichts der Unmengen an Schriftrollen mit akribischen Berichten, die Ciceros Amtszeit auf Sizilien hervorgebracht hatte, konnte ich nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken. Ist das alles? Sonst sei nichts da, versicherte mir der Sklave. Und die Berichte aus Sizilien? Die liegen der Staatskasse noch nicht vor. Liegen noch nicht vor? Verres ist schon seit fast 2 Jahren Statthalter in Sizilien. Der Mann schaute mich ausdruckslos an und ich erkannte, dass es keinen Sinn hatte, noch mehr Zeit mit ihm zu verschwenden. Ich schrieb die drei Sätze ab und ging. Die Familie hatte sich bereits zum Abendessen versammelt. Auf einer Speiseliege lagen Cicero und Terentia, sein Bruder Quintus und dessen Frau Pomponia waren ebenfalls anwesend. Die dritte Liege wurde von Ciceros Vetter Lucius und dem unglückseligen Stenius belegt. »Nun«, sagte Cicero zu mir, »ich erzählte ihm, was passiert war, und zeigte ihm die Abschrift von Verres Quästorenabrechnung. Er las sie durch, brummte etwas und warf die Wachstafel über den Tisch. Schau dir das an, Quintus. Der Dreckskerl ist sogar zu faul, um einigermaßen glaubwürdig zu lügen. 600.000, hübsche runde Summe, kein Sesterz zu wenig, keiner zu viel. Wohin sind die wohl verschwunden? Passenderweise hatten damals die Oppositionstruppen die Stadt besetzt. Kein Problem, das denen in die Schuhe zu schieben. Und keine Abrechnung aus Sizilien seit 2 Jahren? Ich stehe in deiner Schuld, Stenius, dass du mich auf diesen Schurken aufmerksam gemacht hast. Oh ja, in tiefer Schuld, flötete Terentia. Immerhin stehen wir jetzt mit der Hälfte aller ehrbaren Familien in Rom auf Kriegsfuß. Aber dafür können wir unser gesellschaftliches Leben ja nach Sizilien verlegen. Woher kommst du noch gleich? Aus Terme, Gnädigste. Terme, nie davon gehört, aber ich bin sicher, es ist reizend dort. Du kannst vor dem Stadtrat Reden halten, Cicero. Du kannst Konsul von Terme werden und ich Konsulin. Eine Rolle, die du sicher mit der dir eigenen Grazie ausfüllen wirst, meine Liebe, sagte Cicero und tätschelte ihr den Arm. Stundenlang konnten sie sich so mit Hohn überschütten. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass ihnen das sogar Spaß machte. »Ich sehe immer noch nicht, was du dagegen machen willst«, sagte Quintus, der gerade seinen Militärdienst abgeleistet hatte. Er war 4 Jahre jünger als sein Bruder und nicht halb so schlau. »Wenn du Verres Machenschaften im Senat anprangern willst, dann lassen sie dich mit ihrem Rederecht auflaufen. Und wenn du ihn vor Gericht bringst, dann werden sie ihn freisprechen. Wenn du mich fragst, halt dich da raus.« »Und was meinst du, Lucius?« »Kein Ehrenmann im römischen Senat kann derartiger Korruption tatenlos zusehen. Du kennst jetzt die Tatsachen, also hast du die Pflicht, sie öffentlich zu machen.« »Bravo«, sagte Terentia. »So spricht ein wahrer Philosoph, der sich nie in seinem Leben um ein öffentliches Amt beworben hat.« Pomponia gähnte. »Können wir nicht über etwas anderes sprechen? Politik ist öde.« Pomponia war eine einschläfernde Person, die außer ihrer beachtlichen Oberweite nur noch den Vorzug hatte, dass sie Atticus' Schwester war. Ich sah, wie sich die Blicke der Cicero-Brüder begegneten und mein Herr kaum merklich den Kopf schüttelte. Einfach ignorieren bedeutete sein Gesichtsausdruck. »Einverstanden«, sagte er, »kein Wort mehr über Politik heute Abend. Ich bringe einen Trinkspruch aus.« Er hob seinen Becher und die anderen folgten seinem Beispiel. »Auf unseren alten Freund Stenius. Wenn wir auch heute nichts erreicht haben, so ist doch wenigstens der erste Schritt getan, um ihn wieder in seine alten Besitzrechte einzusetzen. Auf Stenius!« Tränen der Dankbarkeit standen dem Sizilier in den Augen. »Auf Stenius!« »Und auf Terme, Cicero«, fügte Terentia zynisch hinzu. »Wir wollen doch Terme nicht vergessen.« 6 Wochen später erreichten uns Neuigkeiten aus Sizilien. Verres hatte die Bitte seines Vaters ignoriert. In Syrakus hatte er am 1. Dezember, wie angekündigt, die Verhandlung in Stenius' Abwesenheit eröffnet, hatte ihn der Spionage für schuldig befunden, zum Tod am Kreuz verurteilt und seine Beamten nach Rom entsandt, um ihn festnehmen und zur Hinrichtung zurückbringen zu lassen.